Emotion. Karl Philipp Moritz, Anton Reiser, eingeleitet von Hanjo Kesting. Unter den vielen autobiografischen Selbstannäherungen, die wir aus der Literaturgeschichte kennen, stellt der Anton Reiser von Karl Philipp Moritz wahrscheinlich die größtmögliche Annäherung an das im Prinzip Unmögliche dar. Das Buch erschien in 4 Bänden zwischen 1785 und 1790 und ist im Untertitel als psychologischer Roman bezeichnet. Moritz hat darin seine Kindheit und Jugend verarbeitet, aber er spricht von sich selbst in der dritten Person, gibt dem Kind, das er war und auf das er zurückblickt, einen anderen Namen, den Namen Anton Reiser. Vielleicht begriff er instinktiv, dass die distanzierte Erzählform in der dritten Person eine größere Nähe zum Erzählten ermöglichen würde als die distanzlose Ich-Form. Anton Reiser, dieses schonungslos grüblerische, bohrende Buch, das minutiös und mikroskopisch das Leben und die Gefühle seines Titelhelden aufzeichnet, das aufs Feinste und Unbestechlichste den eigenen Verhältnissen, Gedanken und Emotionen nachgeht und so aus der Erinnerung tatsächlich die Quellen und Ursprünge des eigenen Lebensentwurfs aufdeckt, dass eine Abhängigkeit von den frühesten Einflüssen und Eindrücken nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene herausarbeitet, sondern auch im feingesponnenen Netz der Gefühle. Dieses unheimlich ahnungsvolle Buch ist mit seiner Tiefenlotung, Genauigkeit und merkwürdig unliterarischen Sprachhaltung das beste Beispiel oder, wenn man so will, Gegenbeispiel für den unmöglichen oder scheinbar unmöglichen Versuch eines Autors, sich selbst und das eigene Leben, um eine Formel Rousseaus zu zitieren, in der ganzen Naturwahrheit zu schildern. Es ist eines der großen Bücher des 18. Jahrhunderts und von allen das modernste, zukunftsträchtigste. Die 1756 einsetzende Romanhandlung umfasst die wesentlichen Einflüsse, Entwicklungslinien und Umbrüche in der Kindheit und Jugend der Hauptfigur. Sie reichen bis in das Jahr 1777 und brechen ab, als Reiser, alias Karl Philipp Moritz, ein Theologiestudium in Erfurt beginnt. Auch wenn es in diesem ersten, ausdrücklich so bezeichneten psychologischen Roman der deutschen Literatur um die Aufzeichnung der inneren Geschichte eines Menschen geht, als hätte Moritz gleichsam seine eigene Seele mikroskopiert, bleibt doch Vorsicht geboten, die Differenz zwischen Autobiografie und Roman nicht zu missachten. Ein Blick auf den Lebenslauf des Autors. Er beginnt 1756 in Hameln, wo Moritz als Sohn eines Militäroboisten der quietistischen Lehren anhängt und dessen zweiter psychisch labiler Frau in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Er absolviert eine Hutmacherlehre in Braunschweig, wird Stipendiat am Hannoverschen Gymnasium, das er 1776 verlässt, um sich einer wandernden Schauspieltruppe anzuschließen und Schauspieler zu werden. Nach dem Scheitern dieser Pläne und einem Theologiestudium beschließt Moritz, Lehrer zu werden. Zuerst in Basedows Philanthropien in Dessau, später am Potsdamer Militärwaisenhaus, schließlich am Grauen Kloster in Berlin, wo er ab 1784 als Professor und Konrektor wirkt. Im Sommer 1782 unternimmt er eine mehrmonatige Wanderung durch England, reist 1783 durch Deutschland und hält sich von 1786 bis 1788 in Rom auf, wo er mit Goethe zusammentrifft, der ihm freundschaftlich zugetan ist. In Berlin wird Moritz 1789 Professor der Theorie der schönen Künste und der Altertumskunde, 1791 preußischer Hofrat und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Die Tuberkulose setzt seinem Leben im Juni 1793, kurz vor seinem 37. Geburtstag, ein Ende. Dieser psychologische Roman könnte auch allenfalls eine Biografie genannt werden, weil die Beobachtungen größtenteils aus dem wirklichen Leben genommen sind. Wer den Lauf der menschlichen Dinge kennt und weiß, wie dasjenige oft im Fortgange des Lebens sehr wichtig werden kann,

Und er ward wirklich eine Zeit lang aus einer Art von Missmut und Verzweiflung, was man einen bösen Buben nennen kann.